Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommenden Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Meine Damen und Herren, Sie alle wissen sicherlich, dass es immer Menschen gibt, die der Polizei einen Vorwurf machen, wenn irgendwo eine Straftat geschieht. Diese Leute meinen dann immer, wozu haben wir eigentlich die Kriminalpolizei, wenn sie solche Übeltäter herumlaufen lässt? Nun, fragen Sie solche Mitbürger mal nach der Adresse von jemand, dessen Namen Sie gar nicht kennen. Stellen Sie sich einmal vor, neben solchen Leuten würde ständig ein Polizist hergehen. Und man würde Ihnen diese Tatsache so erklären. Es könnte doch sein, Sie führen etwas Böses im Schilde. Um das von vornherein zu verhindern, ist ständig ein Ordnungshüter an Ihrer Seite. Denn das wäre ja wohl die einzige Möglichkeit, Straftaten zu verhindern. Selbst dann allerdings gäbe es noch keine hundertprozentige Garantie. Denn der Bösewicht ist bekanntlich keineswegs immer auf den ersten Blick zu erkennen. Sonst würde er ja auch niemals ein Opfer finden. Ja, also da sitzt in einem Kaffeehaus eine Frau. Eine Frau in den besten Jahren, wie man so sagt, sitzt bei einer Tasse Kaffee. Vielleicht aus keinem anderen Grund als dem, unter Menschen zu sein. Jedenfalls sieht es so aus. Entschuldigen Sie bitte, gnädige Frau. Ja? Würde es Sie stören, wenn ich hier Platz nehme? Rundherum ist leider alles besetzt. Ach so, ja, bitte. Ich danke Ihnen. Tja, hier kommt wohl gar keine Bedienung, was? Hat es bei Ihnen auch so lange gedauert? Es geht. Wenn das Café auch so voll ist. Naja, das stimmt auch wieder. Bitte, mein Herr? Ach, Sie kommen ja doch mal. Was darf es sein, bitte? Tja, was nimmt man? Vielleicht bringen Sie mir einen Wermut. Ein Wermut weiß, rot? Was trinken Sie lieber? Einen weißen oder einen roten? Wieso ich? Warum fragen Sie mich? Ich wollte Sie bitten, mit mir ein Glas zusammen zu trinken. Ja, aber. Ich bitte Sie darum. Tun Sie mir den Gefallen. Nicht wahr? Sie sagen ja. Also ganz einverstanden bin ich nicht, aber ich will mal eine Ausnahme machen. Bitte? Rot? Gern. Also zwei Wermut rot. Zwei rot. Ich danke Ihnen, Frau. Ehrlich gesagt, ich wollte Sie vor dem Mädchen nicht weiter in Verlegenheit bringen. Aber ganz richtig finde ich es nicht, mich einfach so zu überfallen. Das war gewiss nicht meine Absicht. Das mag ja sein, aber naja, Sie haben es ja nun geschafft. Dabei wissen Sie gar nicht, wer ich bin. Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie es zu tun haben. Glauben Sie? Ich habe einen Blick für Menschen. Das bringt mein Beruf so mit sich. Mhm. Jetzt denken Sie, ich werde fragen, was Sie denn von Beruf sind, ja? Aber ich tue es nicht. Kommen Sie jetzt aus dem Konzept? Ja, das ist nicht möglich. Ach, meinen Sie? Ja, weil ich gar kein Konzept habe. Offenbar glauben Sie, ich lege das auf Bekanntschaften an. Um ehrlich zu sein, ja, das glaube ich. Und dabei möchte ich Ihnen in meinem Fall gar nicht dazu raten. Und jetzt erwarten Sie, dass ich frage, nicht wahr? Dass ich frage, warum nicht? Und ich tue es nicht. Schon, weil es nicht nötig ist. Mhm. Ich habe Sie längst erkannt. Oh. Bestimmt. Zwei Wermut rot, bitte. Danke. Gnädige Frau, auf Ihr Wohl. Ganz allein auf Ihr Wohl. Warum soll es Ihnen schlechter gehen? Ich trinke auf das Ihre. Sie sind bezaubernd und sehr geschickt. Ja, sind Sie sicher? Ach ja, Sie hatten mich ja bereits erkannt. Da wundert es mich eigentlich, dass Sie noch immer mit mir zusammensitzen. Zum Spazierengehen ist hier keine Gelegenheit. Ne? Aber was halten Sie von der Idee? Keine Antwort. Nichts? Oder überlegen Sie es noch? Ich überlege noch. Ich bin leider nicht so begabt wie Sie. Ich habe Sie meinerseits noch nicht erkannt. Und so leichtfertig mit einem Fremden spazieren zu gehen, also, ich weiß noch nicht. Es muss ja nicht im finstern Wald sein. Ein kleiner Bummel über den Kurfürstendamm tut's hier auch. Na, was meinen Sie? Na ja, gut. Es macht Spaß, mit Ihnen spazieren zu gehen. Wirklich? Ja. Sie wollen doch charmant sein, nicht wahr? Seien Sie mal ehrlich. Nicht gern. Ich glaube, wir passen zusammen. Ich bin auch nicht gern ehrlich. Nein. Doch. Ich habe es Ihnen jedenfalls gesagt. Sie können mir später keinen Vorwurf machen. Sie rechnen immerhin damit, dass wir eine Weile zusammenbleiben. Und es freut mich. Wieso rechne ich? Weil ich sage später? Es gibt ein wenig später und sehr viel später. Und dazwischen noch alle möglichen Abstufungen. Was ist? Wieso? Sie bleiben stehen. Ja, entschuldigen Sie. Also wenn ich hier spazieren gehe, bleibe ich allemal vor diesem Haus stehen. Sie kennen ja wohl den Satz, den Verbrecher zieht's immer zu seinem Tatort zurück, nicht? Wollen Sie sich jetzt interessant machen, ja? Nehmen wir an, Sie hätten mal hier einen Mord begangen. Zutrauen würde ich Ihnen das. Oh. Aber ich werde nicht fragen. Es interessiert mich nicht. Verstehen Sie? Es interessiert mich nicht. Was sind Sie für eine merkwürdige Frau? Ich habe mit nichts angeben wollen. Hier in diesem Haus habe ich einmal als junger Arzt gearbeitet. Das war der ganze Grund, warum ich hier stehen geblieben bin. Sie sind Arzt? Ja. Haben Sie gemerkt, dass Sie mich jetzt doch gefragt haben? Arzt. Darum also meinten Sie, mich sofort erkannt zu haben. Man würde Ihnen auch so anmerken, dass Sie nicht recht glücklich sind, gnädige Frau. Jetzt wollen Sie, dass ich mich Ihnen anvertraue? Überhaupt nicht. Meine Diagnose steht längst fest. Sie sind sehr von sich überzeugt, nicht wahr? Nein, aber von Ihnen. Ich würde Sie jetzt am liebsten zu mir nach Hause einladen. Auf eine nette, ruhig zu verplaudernde Stunde. Aber meine Mutter, ich wohne mit ihr zusammen, hat heute ihr Kaffeekränzchen. Dann könnten wir gleich in den Zoo, in eins der Vogelhäuser gehen. Nein, wirklich, also was da zusammengeschnattert wird. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ja? Der wäre? Sie dürfen mich aber nicht missverstehen. Das kann gar nicht geschehen. Ich kenne Sie ja. Wenn Sie sich noch nicht irren. Ich wollte Ihnen vorschlagen, bei mir eine Tasse Kaffee zu trinken oder einen Schluck Wein, wenn Sie wollen. Ich bin begeistert. Ich habe so lange Menschen entbehrt, mit denen ich mich gern unterhalten würde. Ich sitze ja meist hinter meinen Büchern. Ach, Sie praktizieren nicht mehr? Doch, privat schon. Aber ich soll eine Professur übernehmen und da muss ich mich noch gründlich vorbereiten. Aber eine Stunde werden Sie ja sicher Zeit haben, nicht? Für ein kleines Gespräch. So viele Stunden Sie wollen, gnädige Frau. So, bitte. Dankeschön. Aha. Hier wohnen Sie also. Ja. Darf ich Ihnen hineinbitten? Dankeschön. Also, Sie müssen entschuldigen, falls Sie Staub entdecken sollen. Aber ich bitte Sie. Ich bin nämlich erst gestern Nacht zurückgekommen und da musste ich gleich heute Vormittag weg und alles Mögliche erledigen. Kommen Sie doch bitte hier hinein, ja? Nein, wie bezaubernd. Sie haben Geschmack. Ja? Ja, und so wunderbar modern. Ich liebe diese sachliche Kühle des Mobiliars. Ich fühle mich darin zu Hause, verstehen Sie? Wollen Sie nicht Platz nehmen? Ja, danke. Wissen Sie, das kommt mir vor wie in der Klinik oder im OP. Sie verstehen OP. Aber ja, Operationssaal. Aber dass meine Umgebung hier Sie daran erinnert. Soll ich vielleicht hier die Narkoseschwester spielen? Sie sind längst dabei, gnädige Frau. Jedenfalls bin ich schon halb betäubt. Ich würde anfangen zu zählen, aber ich habe Angst, Sie könnten feststellen, dass ich nicht bis 3 zählen kann. Wie man so sagt, nicht? Ja, und dass Sie Angelika heißen? Welches Symbol? Wie kommen Sie denn darauf? Tja, da staunen Sie wie. Ich habe doch draußen Ihr Türschild gelesen. Angelika Ruthardt. Ach so. Angelika. Zauberhaft. Lassen Sie mich einfach Angelika zu Ihnen sagen, ja? Nein, ich will nicht, dass Sie mich so nennen. Sagen Sie Marianne zu mir. Marianne, also zu Ihnen. Aber bitte, wenn Sie es wünschen, dann nennen Sie mich einfach Alfred. Ich glaube, jetzt greifen wir manchem etwas voraus. Finden Sie nicht, Herr Doktor? Nein, ich finde nicht. Weil ich weiß, wie es weitergehen wird, Frau Marianne. So sehr ich mir auch Mühe geben werde, eine unabweisbare Entwicklung aufzuhalten, mein Verantwortungsgefühl verweigert mir den Wunsch, mich einfach an einen Menschen zu binden, der mir lieb werden könnte. Ich habe zunächst der Wissenschaft zu dienen, und das bedeutet schon rein materiell. mancherlei Verzicht. Wo zwei Menschen wirkliche Gemeinsamkeit haben, gibt es keinen Verzicht. Jedenfalls keinen von Bedeutung. Ja. Also, ich wäre immer bereit, für einen geliebten Mann einzuspringen. Aber jetzt philosophieren wir hier und vergessen ganz, dass wir eigentlich etwas trinken wollten. Ja, und dann? Na, er hat noch alles Mögliche erzählt von sich. Er war damals in russischer Kriegsgefangenschaft als Major. Major, das ist doch schon ganz schön. Ja, und du merkst ja auch sofort, das ist ein Mann von gewisser Größe. Intellekt in Person sozusagen. Und wenn er erst Professor ist, das wird demnächst der Fall sein, dann lässt sich schon durchaus Staat mit ihm machen. Kurz und knapp unser Mann. Ich bin davon überzeugt, Angelika. Mhm. Na, wollen wir mal sehen, Marianne. Wann triffst du dich wieder mit ihm? Ich weiß noch nicht genau. Ich habe versprochen, ihn anzurufen. Aber das war ihm wohl nicht so recht. Aber eine Nummer hast du von ihm, hm? Nö, da habe ich nicht extra gefragt. Er hatte mir erzählt, dass er bei einer Versuchsabteilung einer TU ist. TU? Das ist doch die Technische Universität. Hm. Und dann ein Medizinprofessor? Herr Professor wird er ja erst, Angelika. Mhm. Wie heißt er denn? Alfred. Ich meine Alfred Zumdorf. Und wenn du nicht anrufst, wollte er sich melden? Ich denke. Moment, Moment. Bitte? Guten Tag. Ja, Tag, Tag, was gibt's denn? Sie machen ja nicht Sicht, wie wenn Sie die Frau im Mond vor sich sehen. Ja, ich wollte eigentlich... Ich dachte, ist Frau Marianne Ruthart nicht da? Frau Marianne Ruthart? Sowas gibt's hier ja nicht. Frau Ruthart heißt Angelika. Naja, die meinte ich ja. Woher soll ich denn wissen, dass Sie Angelika meinen, wenn Sie Marianne sahen? Hätten Sie gesagt, Jaul, hätte ich gewusst, dass Sie ein Pferd meinen, aber so. Aber Frau Ruthart ist sowieso nicht vorhanden. Und wann könnte ich Sie antreffen? Denken Sie, ich bin Hellseher? Das kann man nie so genau sagen. Warten Sie mal. Das sind doch die Beine von den Nidia, wenn ich mich ganz und ja irre. Jawohl, da kommt ja Frau Ruthart. Was ist denn, Frieda? Der Herr, ja. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind Frau Ruthart. Ja, wieso? Ich dachte, wie soll ich sagen? Ich war mal hier, da war... Herr Dr. Zumdorf? Ja, Sie kennen mich. Meine Freundin Marianne hat mir von Ihnen erzählt. Ach, kommen Sie doch bitte rein, Herr Doktor. Ja? Dankeschön. Bitte sehr. Na und? Wie fandest du ihn, Angelika? Ganz passabel. Natürlich kein Mann zum Heiraten, Marianne. Da hättest du mir das etwa zugetraut. Nur das nicht, aber manchmal weiß man nicht. Man geht an eine Sache aus bestimmten Gründen ran und mit einmal verschiebt sich alles und man landet völlig anderswo. Hm? Ja. Natürlich sollst du ihn ruhig bei dem Gedanken lassen, dass du in der Richtung an ihm interessiert wirst. Umso leichter kriegen wir ihn dahin, wo wir ihn hinhaben wollen. Hm? Hoffen wir das Beste. Hast du schon irgendwelche Andeutungen gemacht? Nein, aber über seine Arbeit haben wir uns unterhalten. Aha. Jetzt verstehe ich auch, wieso er als Mediziner bei der Technischen Universität tätig ist. Ja? Es geht da um sogenannte arbeitsmedizinische Forschung, hat er mir erzählt. Also Bewegungstherapie und sowas. Mhm. Ach, das wäre doch genau das Aushängeschild für uns. Ja, ich habe mit ihm verabredet, dass er heute Abend kommt. Dann würdest du da sein, habe ich ihm gesagt. Es hat sehr gut geschmeckt. Danke. Danke. Tja, ich bin gern offen, Frau Marianne. Tun Sie es, Doktor. Ich war ein bisschen irritiert, als ich heute Vormittag gekommen war und geglaubt hatte, Sie seien Frau Ruthart. Und stattdessen ist das meine Freundin. Ist daran etwas Schlimmes? Sicher nicht. Aber Sie hatten mir auch nicht widersprochen, als ich Sie für Frau Ruthart hielt, Marianne. Ich hatte Ihnen doch gesagt, Sie sollten mich nicht Angelika nennen. Ja, das schon, aber da dachte ich, es steckt irgendein Gefühlsmoment dahinter, eine Erinnerung oder was weiß ich. Na, lassen wir das, Marianne. Sie müssen inzwischen gemerkt haben, wie es in mir aussieht. Was Sie betrifft, meine ich. Darf ich Ihnen noch etwas einschenken? Wollen Sie nicht noch ein Brot, Doktor? Alles zugesagt. Bitte. Danke, danke, danke. Sie wollen damit nur ablenken, wie? Ich versage, wenn ich überfallen werde. Oh nein, da sei Gott vor, meine Liebe. Ich will Sie nicht bedrängen. Eigentlich wollte ich etwas von Ihnen. Ja, das wäre... Ich bin dabei, mit meiner Freundin zusammen eine Art besonderer Gymnastikschule zu gründen. Aha, ja. Wir wären glücklich, wenn wir darauf hinweisen könnten, dass unser Institut dann unter der Aufsicht, sagen wir so, unter einer Art Protektorat eines Mediziners steht. Mhm. Und da Arbeitstherapie zu Ihrem Gebiet gehört... Das ist das Fachgebiet überhaupt, auf das meine wissenschaftliche Forschung ausgerichtet ist. Dafür soll ich ja die Professur an der TU erhalten. Ja, und würden Sie uns da wenigstens mit Ihrem guten Namen hilfreich zur Seite stehen? Ich würde. Aber? Ja, wie schlecht ich mich verstellen kann. Sie haben schon herausgehört, dass ich... wie soll ich sagen, dass ich mit einer winzigen Einschränkung bereit bin. Verstehen Sie nicht falsch, Doktor. Schade, dass ich nicht schon Professor sagen kann. Bald, meine Liebe, sehr bald. Ich freue mich für Sie. Ich wollte sagen, verstehen Sie nicht falsch. Sie sollen uns nicht nur als Aushängeschild dienen. Wenn Sie sich auch noch praktisch um unsere Schule dann kümmern könnten, umso besser. Natürlich wären wir aber schon glücklich, wenn wir Ihren Namen für uns nutzbar machen könnten. Aber Sie hatten eine Einschränkung? Nicht in der Richtung, die Sie vermuten, liebste Marianne. Ich habe nur kein ganz glückliches Gefühl bei der Vorstellung, dass die Frau, mit der ich mir eine glückliche Zukunft erhoffe, berufstätig ist. Das sollte sie einfach nicht nötig haben. Jetzt habe ich Sie wieder in Verlegenheit gebracht, ich merke schon, ja. Sie müssen mir Zeit lassen, Doktor. Ich träume auch zuweilen ein ganzes Stück voraus. Aber wir haben beide noch aufzubauen, nicht wahr? Und Sie haben sehr viel Arbeit obendrein. Naja, ich werde wahrscheinlich da eine kleine Pause einlegen müssen. Eine Zwangspause gewissermaßen. Wieso das? Mir ist im Augenblick ein bisschen das Geld ausgegangen. Es kostet ja alles, furchtbar viel. Die Versuchstiere, die Bücher und wissenschaftliche Werke haben die höchsten Preise. Was nützt es, wenn die Professur dabei ein bisschen weiter rausgeschoben werden muss? Muss sie das? Wie viel brauchen Sie denn im Moment? 500-600 Mark. Wieso? Erlauben Sie mir, sie Ihnen zu geben. Aber liebste Marianne, wo denken Sie hin? Ich nehme doch von Ihnen kein Geld an. Nur weil ich im Augenblick Sorgen habe. Nein. Es ist die Aufgabe des Mannes, der Frau die Sorgen abzunehmen. Nicht aber der Frau die Sorgen des Mannes aufzubürden. Nein. So geht das ja nun auch nicht. Ach, Marianne. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, bis er mir endlich das Geld abgenommen hat. Aber unangenehm war es ihm immer noch. Das war sehr geschickt von dir, Marianne. Auf diese Weise haben wir uns dem Mann verpflichtet. Er wird eher bereit sein, uns mit seinem Namen zur Verfügung zu stehen. Er wird uns helfen wollen, wenn er schon so sensibel ist und nicht gern das Geld genommen hat. Wann siehst du ihn wieder? Ich weiß noch nicht. Er wird sich melden. Ich verstehe das nicht mehr, Angelika. 8 Tage hat er mich noch nie warten lassen. Du solltest wissen, wie Männer sind, wenn sie in ihrer Arbeit aufgehen. Ja, aber ich fürchte, er hat vielleicht das Gefühl bekommen, wir wollen ihn nur ausnützen. Bei seiner Intelligenz sollte man ihm vielleicht sogar zutrauen, dass er uns auf die Schliche gekommen ist. Ja, aber es wäre doch ein Jammer, Angelika. Hier ist uns was in die Hand gespielt, wie wir es besser nicht hätten finden können. Ja. Jetzt soll alles vergeblich gewesen sein? Na, stell dir doch mal vor, dieses Renommee. Ein TU-Professor für unsere Gymnastikschule. Unter der Aufsicht oder unter ärztlicher Kontrolle von Professor Dr. Med. Alfred Zumdorf. Ich bin richtig unruhig. Du mach keinen Unsinn, Marianne. Lass bitte dein Gefühl aus dem Spiel. Du bist im Begriff, Nein, du tippst daneben. So leicht gehe ich keinem Mann mehr ins Geschirr. Na, du? Nein. Keine Sorge, Angelika. Also jetzt wird mir die Sache auch allmählich langweilig, Marianne. Das ist doch keine Art von dem Mann. Tja, vielleicht ist ihm was zugestoßen. Und er wundert sich, dass ich mich gar nicht um ihn kümmere. Du machst mir Sorgen, meine Liebe. Warte mal. Wen willst du denn anrufen? Na, wen wohl? Ja? Könnten Sie mich wohl bitte mit Herrn Dr. Zumdorf verbinden? Ja. Nein, soviel ich weiß, bei Ihrer Versuchsabteilung für Arbeitsmedizin. Wieso nicht? Naja, Fräulein, vielleicht sage ich nur eine falsche Bezeichnung. Das werden Sie ja besser wissen. Ne? Ich möchte jedenfalls Herrn Dr. Zumdorf. Ja, Zumdorf. Dr. Alfred Zumdorf. Er wird demnächst Professor bei Ihnen. Das kann doch nicht wahr sein, Fräulein. Ach, so. Ja, dann, Na ja, danke schön, Fräulein, danke. Ich werde ja verrückt. Was ist denn? Einen Dr. Alfred Zumdorf gibt's an der ganzen TU nicht und hat's auch noch nie gegeben, sagt die da am Telefon. Das kann doch nicht sein. Du, ich krieg da eine komische Idee. Wir wollten da jemand für uns einspannen und jetzt hat der womöglich uns eingespannt für sich. Mindestens dich mit deinen 500 Mark. Jetzt sag bloß noch, wir wären auf einen Hochstapler reingefallen. Ich werde mich hüten, alles zu sagen, was ich denke, Marianne. Bei dir kann ich leider Gedanken lesen, Angelika. Und wie ich dich kenne, bist du jetzt drauf und dran, zur Polizei zu rennen. Weißt du was Besseres? Und wenn dieser Mann dann erzählt, dass wir ihn einspannen wollten für unsere Schule, die ja immerhin nur ein Stück Privatunternehmen ist und eine halbe Liebhaberei, wir haben richtig doch ausgebildet sind wir doch beide nicht. Ja, aber wir haben doch die Genehmigung. Ja, aber gut, schön. Wir wollten ja der Sache auch einen großartigen, sozusagen medizinisch fundierten Anstrich geben, nicht? Hältst du es für strafbar, jemanden als Aushängeschild zu benutzen? Einen bekannten Namen sozusagen werben zu verwenden? Nein, es könnte höchstens saudumm sein, einen Namen zu verwerten, der nur bei der Kriminalpolizei bekannt ist. Eben. Ja, und das möchte ich verhindern. Also ist es doch wohl das Naheliegendste, sich bei der Kripo Auskunft zu holen, nicht? Na, schön. Aber dann tu mir den Gefallen und sage nichts von den 500 Mark, die ich ihm gegeben habe. Wie du willst. Ja, schauen Sie sich doch mal die Fotos hier an, Frau Rothart, ob da vielleicht der Herr mit dabei ist. Ja, ich sehe es schon. Da, der da. Der da? Mhm. Allerdings sieht er mir ein bisschen jünger aus. Ja, das ist kein Wunder. Wir haben auch schon eine ganze Weile nicht mehr mit ihm zu tun gehabt. Und das ist der Herr Zumdorf, Herr Kriminalbeamter. Ja. Nee, nee. So heißt er nicht. Diesen Namen hat er sich wohl mal wieder aus seiner Sammlung herausgefischt. In Wahrheit heißt er völlig anders. Wo er jetzt wohnt, hat er Ihnen das zufällig gesagt? Nein. Meine Freundin hat mir nur erzählt, dass er mal erwähnt hätte, er wohnte mit seiner Mutter zusammen. Ach so, naja, das wäre dann freilich ein Zeichen von Beständigkeit. Dann hat er wohl noch die gleiche Adresse. Also, Arzt ist er bestimmt nicht, Frau Rothart. Da möchte ich Ihnen zu äußerster Vorsicht raten. Medizin, Verehrteste, ist für mich die menschlichste aller Wissenschaften. Ja, wenn es nach mir ginge, würde ich schon an den Hauptschulen neben Unterricht in fremden Sprachen medizinische Kurse einführen. Um Himmels Willen, Herr Professor. Doch. Wenn ich mir vorstelle, dass meine Enkelkinder ankommen und sagen, lass mal, Oma, damit brauchst du doch nicht erst zum Arzt zu gehen. Das mach ich dir. Soweit müsste das natürlich nicht gehen. Gnädige Frau, ich verlasse Sie in der Hoffnung, Sie wiederzutreffen. Ich muss leider noch einmal ins Labor. Der Herr Vizar? Ach du liebe Güte. Jetzt wäre ich ja beinahe als Zechpreller davongegangen, Herr Ober. Entschuldigen Sie. Ja, bitte, bitte. Der Herr ist Professor. Und Sie wissen ja, dass diese Herren leicht zerstreut sind. Zum Teufel, ja, Gnädigste. Jetzt muss ich Ihnen auch noch gleich den Beweis für die Richtigkeit Ihrer Ansicht demonstrieren. Das ist ja unangenehm. Ich habe sowohl Portemonnaie als auch Brieftasche im Labor liegen lassen. Aber Professor, das macht doch nichts. Was hat der Professor zu zahlen, Herr Ober? 2,95 Mark. Aber nicht doch, Verehrteste, das geht doch nicht. Na ja, nun lassen Sie mal gut sein. Wir sehen uns doch wieder. Ich fühle mich tief in Ihrer Schuld, Verehrteste. Bis morgen, ja? Guten Tag, Herr Günst. Und das ist so ein Zufall. Ich war gerade bei Ihrer Mutter und die hat mir den Tipp gegeben, dass ich Sie hier treffe. Entschuldigen Sie, Frau, Sie kennen den Herrn? Ja, das ist der Herr Professor Gregor von Paletskow. Donnerwetter, ja. Nun, haben Sie ja ganz schön Karriere gemacht. Entschuldigen Sie die Störung, Frau. Kommen Sie, Herr Günst. Tja, die Katze lässt das Mausen nicht, ist ja eine Redensart, die wohl schon Jahrhunderte überdauert hat, Herr Günst. Das letzte Mal hatten Sie uns versprochen, Sie würden ganz gewiss nie mehr bei uns in Erscheinung treten. Das war auch mein fester Vorsatz. Aber? Jetzt haben Sie also Aussicht auf Ihre vierte Strafe. Und immer dasselbe Lied, unbefugte Führung akademischer Titel. Na, weiter. Ich hatte gerade alles Mögliche unternommen, Herr Frank, um zu versuchen, dass ich den Nachweis erbringen kann, wirklich studiert zu haben. Das ist doch nur schon längst eine alte Geschichte, Herr Günst. Damit kommen Sie doch jedes Mal an. Dass Sie nicht aufhören können, sich an eine Rolle zu klammern, die Sie sich so gern selber einreden möchten. So wenig Sie Major waren im letzten Krieg, so wenig sind Sie Arzt, das wissen wir doch alles längst. Sie waren mal Sanitätsgefreiter und Sie haben tatsächlich auch mal ein Semester studiert, warum Sie nicht weitergemacht haben, das liegt im Dunkeln, das ist ja auch eine Frage, die höchstens Sie selber beantworten könnten, aber bitte, dazu waren Sie ja bisher noch nicht bereit. Ja, es ist ein Jammer mit meinem Sohn, Herr Kriminalbeamter. Er ist kein schlechter Mensch, glauben Sie es mir. Es geht bloß manchmal die Fantasie mit ihm durch. Das ist alles. Ja, Frau Günz, wenn das wirklich alles wäre. irgendwo aus reinem Geltungsbedürfnis sich mal als ein anderer auszugeben, als jemand, den man gar nicht ist, von Berufs wegen, das mag gerade noch angehen, solange man damit keine betrügerischen Absichten, keine persönlichen Vorteile verbindet. Aber dann auch noch mit falschem Namen zu operieren. Professor Gregor von Paletskow. Toll, wie das klingt, was? Ja, die Paletskows waren Urgroßeltern von mir, Herr Kriminalbeamter. Schon, ja, aber das ist doch kein Grund. Ich habe ja immer nur einen falschen Namen angegeben, weil ich mit meiner Mutter zusammen wohne und ich wollte nicht, dass jemand meine Adresse herauskriegt und sie dann erfährt, dass ich doch wieder mal abgerutscht bin. Ich bin einfach ein Opfer allzu bürgerlicher Vorstellungen. Meine Damen und Herren, es gibt viele Leute, die über eine gehörige Portion Fantasie verfügen. Es kommt nur immer darauf an, wie man sie einsetzt. Es gibt auch sicher Menschen, die bei ihren Geschäften Fantasie mitspielen lassen. Die beiden Damen hier hatten das auch vor, aber die Grenze des Erlaubten liegt da, wo die Werbung zum Betrug wird. Wer etwa nach den Klängen einer Kapelle tanzt, die von sich behauptet, irgendwo in der Welt ein Star-Orchester gewesen zu sein, der tanzt eben. Und die Musik ist womöglich auch noch gut. Da wird niemand geschädigt. Das ist das Entscheidende. Also zugegeben, die Grenze zwischen Fantasie und Betrug ist leicht etwas verwischt. Man darf einfach nicht leichtfertig alles glauben. Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Sie hörten die 446. Folge der von Werner Brink verfassten Reihe »Es geschah in Berlin«. Erstsendung im RIAS am 17. Juli 1968.